trachte verschwenderisch nach überopulenten und kandideten Trachtenpersiflagen, auf dass diese deine dann Pseudo-Trachten explizit nach einer dich außerordentlich schmerzhaft vertrimmenden Trachtprügel trachteten, da du die bestehenden Ordnungen kategorisch erstarrter konservativer Trachtenvereine gezielt in neumodische Un- und Umordnungen hineinzustürzen suchst. Eine Frage, also der Blickwinkel der Weltanschauungen und Perspektiven, der einen freut, der anderen leid. Wandel kontra Beständigkeit. Und wären wir dem Aging näher als dem blanken Faschismus unserer scheinheiligen, verlogenen Bibeln und vermeintlich in Granit gemeißelten, in ihren höchst ambivalenten Umsetzungen elitäre Blasen behütenden und die relativ armen, mehr und mehr zermalmenden Scheißgesetze würden uns dem Salz der Erde ganz flugs mal hier die Steine von den Augen rollen und wir sähen klarer, unablässig uns verändernd, die Metamorphosen des Chaos, deren inkonsistente Schaumspitzen wir auch sogleich schon bildeten.